Petrosino wusste von Alfanos Ankunft praktisch, seit der Capo von Bord gegangen war. Die Informanten des Detectives teilten ihm mit, Alfano habe am 21. März die Einreiseformalitäten erledigt, reise unter dem Namen Giuseppe Balstieri und führe angeblich 70.000 französische Francs mit. Außerdem gab es Gerüchte, in Manhattan ansässige Mitglieder der Camorra, von denen einige auch mit der Black Hand zu tun hatten, planten, ihren Capo dei Capi zu verstecken, damit er nicht ausgeliefert würde. Mehr wussten die Spitzel jedoch nicht. Kaum hatte Alfano den Pier hinter sich gelassen, war er verschwunden. Petrosinos Anweisung an seine Quellen und Infami lautete, findet Alfano, und zwar schnell. Fast einen Monat gab es keine Neuigkeiten. Alfano versteckte sich irgendwo in der Italienerkolonie, höchstwahrscheinlich in der Nähe der Mulberry Street, doch gesehen hatte ihn niemand. Dann, am 17. April, saßen die Detectives Garipolo und Bonanno vom Italian Squad in einem italienischen Restaurant im Souterrain von 108 Mott Street, unweit der Ecke Hester. Wie es sie gerade zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet an diesen Ort verschlug, ist ein Rätsel. Hatte ihnen jemand gesteckt, dass etwas im Busch war? Hatten sie einen Verdächtigen die Stufen hinab in die schummrige Taverne verfolgt? Oder saßen sie einfach zufällig dort beim Mittagessen? Wie dem auch sei. Sie wurden Zeugen einer unglaublichen Zusammenkunft. Wenige Meter von ihrem Tisch entfernt gaben sechs Männer ein lebhaftes Bankett für einen Herrn, der, soweit sie sagen konnten, genauso aussah wie Enrico Alfano. Aber war er es wirklich? Da konnten die beiden Detectives unmöglich sicher sein. Fotos gab es nicht von ihm. Und weshalb sollte das Oberhaupt der Camorra sich so öffentlich in Little Italy zeigen? Die beiden warfen noch einen letzten Blick auf den Mann. Dann machten sie sich auf die Suche nach ihrem Chef.